Das Venus-Prinzip. Die Entwicklungsstufen. Stufe 1. Falsch, feige, entscheidungsunfähig. Stufe 2. Scheinharmonie, Bequemlichkeit, gekünstelt, klatschsüchtig. Stufe 3. Halbherzig, wankelmütig, stagnierend. Stufe 4. Kontaktfreudig, schöngeistig, Taktgefühl. Stufe 5. Liebessinn, ausgeglichen, Selbstliebe. Stufe 6. Beziehungsfähigkeit, Diplomatie, Frieden. Stufe 7. Gleichmut im buddhistischen Sinne, tiefere innere Frieden, der Weg der Mitte. Über das Prinzip Venus-Waage lässt sich sehr viel berichten. Es lehrt uns zum Beispiel, den unsichtbaren Reichtum der Kunst und Sinnlichkeit zu schätzen. Es zeigt uns den Wert des natürlichen Gleichgewichts. Fülle, die aus der Balance gerät, wirkt zerstörerisch. Zu viel Essen, zu viel Sport, zu viel Arbeit, zu viel Geld. Wo erlebst du diese extremen Pole? Nicht umsonst betonen die meisten spirituellen Traditionen, besonders der Buddhismus, den goldenen Mittelweg. Doch ich möchte auf ein besonderes, ein leises, unglaublich kostbares Geheimnis dieses Prinzips eingehen. Wenn wir bereit sind, unsere menschlichen Vorstellungen von Harmonie zu hinterfragen, öffnet sich eventuell der Zugang zu einer wesentlich größeren, rational unbegreiflichen und gleichzeitig ehrfurchtgebietend intelligenten Ordnung. Der sehr empfehlenswerte Film »Die Legende von Beggar Vance« dreht sich oberflächlich um Golf. Doch tatsächlich enthält er eine moderne Auslegung der Bhagavad Gita über Wahrheit, Illusion und das göttliche Spiel des Lebens. Dabei gibt es eine Schlüsselszene. Der mysteriöse Caddy Beggar Vance offenbart dem völlig aus seiner Balance geratenen Golfer Randolph Juna das unsichtbare Feld des Lebens. Sie stehen auf dem Golfplatz. Juna entspannt sich und ist gleichzeitig hellwach. Beggar flüstert ihm sinngemäß ins Ohr: Fühlen Sie dieses Feld. Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, den nächsten Ball zu schlagen. Doch es gibt immer nur einen Schlag, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Der Schlag, der wirklich Ihrer ist. Und wenn Sie sich wach dem Feld hingeben, entscheidet sich dieser Schlag für Sie. Es gibt für jeden einen Schlag, der sich den Weg zu uns sucht. Wir müssen nur zulassen, dass uns dieser Schlag auch findet. Wir dürfen uns ihm nicht in den Weg stellen. Und wenn er uns findet, sind wir eins mit dem Feld. Vielleicht hast du auch schon einmal im Sport, in der Kunst, der Meditation oder im Sex eine sogenannte Flow-Erfahrung gemacht. Dann weißt du, wovon das Filmzitat berichtet. Plötzlich kommst du hellwach mit all deinen Sinnen im gegenwärtigen Moment an und du weißt, ohne dies rational erklären zu können, dass du gerade deinen Part in einer unbegreiflich schönen Sinfonie spielst. Du denkst nicht über Harmonie nach. Du bist ein Teil von ihr. Für mich sind dies die Sternstunden in meinen Vorträgen. Etwas in mir lässt dann komplett los. Ich denke nicht mehr über das nächste Wort nach, sondern weiß auf einer ganz tiefen Ebene, dass die Worte und Gesten mich benutzen werden, genau wie der Raum und die Menschen darin es brauchen. Auf eine so vollkommene Weise, wie ich es nicht planen könnte. Wenn wir so mit dem Leben eins sind, realisieren wir seinen eigentlichen majestätischen Reichtum und wir begreifen, wie lächerlich und traurig es ist, wenn wir Fülle lediglich über Haben definieren. Die Waage verkörpert das Prinzip der Harmonie und es ist wichtig zu verstehen, dass es sich dabei nicht um unsere begrenzte Vorstellung von Harmonie handelt, sondern um eine tiefere Ordnung, die unserem urteilenden Geist oft verborgen bleibt. Wenn wir nur die fallenden Blätter im Herbst sehen, machen sie uns vielleicht traurig. Geben wir uns friedvoll dieser Lektion der Vergänglichkeit hin und meditieren über die größere Gesamtkomposition der Jahreszeiten, dann erkennen wir den Tanz der Schöpfung. die Ordnung des Werdens, des Seins und des Sterbens. Wir nennen die Ereignisse, die wir nicht mögen, die wir nicht verstehen, mit einem negativen Beigeschmack Krise, Niederlage oder Fehler. Doch wenn wir uns ihnen wach hingeben, offenbaren sie uns ihren Reichtum. Sie schenken uns Einblick in einen größeren Zusammenhang. Unser Verstand mag immer noch richtig oder falsch schreien, doch etwas Tieferes in uns fühlt die Angemessenheit des Geschehens, den Puls des großen Lebens. Die Buddhisten sprechen von der Tugend des Gleichmuts, oft missverstanden als Gleichgültigkeit, den unangenehmen und den angenehmen Lektionen des Lebens mit dem gleichen Mut zu begegnen. Buddhas Botschaft an uns alle ist so einfach, schnörkellos und schmerzhaft nüchtern. Alles kommt und alles geht irgendwann. Was hat das mit Harmonie und Reichtum zu tun? Nun, wenn dein Geist von Angst oder Gier getrübt ist, dann wird er versuchen, das ihm Angenehme festzuhalten und das Unangenehme zu bekämpfen. Nehmen wir zum Beispiel die überaus delikate und wunderschöne Erfahrung des Verliebtseins. Ob wir wollen oder nicht, auch sie kommt und geht. Wenn du dies akzeptieren kannst, dann wirst du die Schmetterlinge im Bauch genießen und dich neugierig für die nächste Phase eurer Beziehung öffnen, wenn die Schmetterlinge weiterfliegen. Doch wenn du versuchst, das frische Verliebtsein festzuhalten, dann vergiftest du es. Es wird zum Krampf. Wenn wir das Prinzip der Waage nicht in der Tiefe gemeistert haben, verwechseln wir Harmonie mit etwas, das immer angenehm ist. Doch paradoxerweise katapultiert uns diese Sucht nach Harmonie aus der wahren Harmonie des Lebens heraus. Wenn ich das reinigende Gewitter der Ehrlichkeit umgehe, verlieren meine Beziehungen an Frische. Wenn ich Essen missbrauche, um unangenehmen Gefühlen aus dem Weg zu gehen, lande ich in der dumpfen Völlerei. Wenn ich materiellen Reichtum benutze, um mich von der Vergänglichkeit aller Dinge abzulenken, besitzen die Dinge irgendwann mich. Wie kommen wir wieder in den Einklang? Indem wir uns ehrlich anschauen, wo wir versuchen, die für uns schönen Aspekte angestrengt festzuhalten, beziehungsweise den hässlichen krampfhaft aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet übrigens nicht, nie mehr zu kämpfen. Es gibt durchaus einen guten, angemessenen Kampf, der uns aus der Resignation hinaus wieder mehr ins Gleichgewicht führt. Dieser Kampf wird uns jedoch langfristig nicht erschöpfen, sondern er wird uns beflügeln, wird er doch von jenem größeren Feld des Lebens unterstützt. Doch es gibt auch den sinnlosen, ermüdenden Kampf des Egos, der uns immer tiefer isoliert und den großen Tanz nicht mehr fühlen lässt. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, sehen wir, dass uns Gier und Angst immer wieder dazu verleitet haben, die Harmonie des Lebens brutal zu stören, bis an den Rand der möglichen Selbstauslöschung. Fast so, als wenn wir den uns anvertrauten Reichtum nicht aushalten würden. Ich gehöre nicht zu den Pessimisten, die auf den Untergang warten. Ich glaube an die Möglichkeit einer erwachten Menschheit und vor allem vertraue ich der schöpferischen Intelligenz des Lebens. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass selbst dem größten, durch Menschen verursachten Chaos immer noch eine tiefere Harmonie zugrunde liegt. Was können wir schon aus unserer kleinen Ameisenperspektive erkennen? Das, was wir eine epochale Krise nennen, ist nur ein einziger Mollton in einer kosmischen Sinfonie ewigen Ausmaßes.